Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Preis dem Herrn. Sind Sie bereit für Gottes Wort? In der Bibel wird vom Segen über dem Getreide, Segen über den Trauben, dem Wein und Segen über dem Öl gesprochen. In den Zeiten der Bibel waren das die drei Hauptanbauprodukte in Israel. Bei jeder Erntezeit waren das die Hauptnutzpflanzen, die die Israeliten ernteten. Getreide, Wein und Öl. Aus Getreide wurde Brot gemacht, das Hauptnahrungsmittel. Wein war zum Feiern, auch für religiöse Feiern. Und dann das Öl. Das Öl war auch der Hauptbrennstoff für die Menorah und um die Häuser zu beleuchten. Damals gab es keine Elektrizität, es wurden Öllampen benutzt. Öl diente auch der Salbung. Könige und Propheten wurden mit Öl gesalbt. Mir lag Hirtenjunge auf der Zunge wegen David, der vom Hirtenjungen zum König wurde, sowie die Priester. Also, für die Israeliten waren es buchstäblich Getreide, Wein und Öl. Aber für uns hat das natürlich auch eine geistliche Bedeutung. Wenn Gott davon spricht, dass der Dreschboden voller Getreide ist oder dass die Weinfässer mit neuem Wein überfließen, dann versinnbildlicht das einen überfließenden geistlichen Segen. Also, was versinnbildlicht das Getreide? Es ist das Brot, ein Bild für das Wort Gottes und für den gebrochenen Leib von Jesus, an dem wir teilnehmen. Dann der Wein. In einigen Bibelstellen ist Wein ein Bild für den Heiligen Geist. In vielen Stellen versinnbildlicht er auch Freude. Dann das Öl. Wie gesagt, es wurde für Licht benutzt. Geistliches Licht kommt vom Heiligen Geist. Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und eine Salbung mit Öl ist ein Bild dafür, die Kraft des Heiligen Geistes anzuwenden. Seine Kraft, seine Salbung, sein Charisma, seine Gnadengaben stehen uns zur Verfügung. Grammatisch gesehen ist das Wort Salbung ein Gerundium. In der Bibel steht, die Salbung lebt in euch. Und grammatisch ist Salbung ein Gerundium. Was heißt, dass es eigentlich ein Verb ist, aus dem ein Nomen gemacht wird? Salben? Salbung. Die Salbung in euch lehrt euch. Durch die Salbung, durch ihre Anwesenheit oder Abwesenheit, wissen wir, was wir tun oder nicht tun sollen. Es geht über Worte hinaus. Wir haben eine Salbung in uns, die uns lehrt. Sag oder tue das und das nicht, tu lieber dies oder jenes. Wir folgen der Salbung des Heiligen Geistes. Solange wir dem Heiligen Geist folgen, haben wir immer Erfolg. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist. Gott lehrt uns, was nützlich ist, nicht was nutzlos ist. Durch ihn können wir in jedem Lebensbereich profitieren. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Er führt uns auf Pfaden der Gerechtigkeit. Er weidet uns auf grünen Auen. Das ist das Herz Gottes für uns. Halleluja. Gott möchte, dass wir das erleben. Ich habe gerade den Eindruck, dass ich einen Vers aus Jeremia 33 an Sie weitergeben soll. Und zwar sagt Gott dort von der Stadt Jerusalem, dass alle Völker von all dem Guten hören werden. Ich will den Vers korrekt zitieren. Bei allen Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue, und sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will. Haben Sie das gehört? Alle Völker der Erde werden erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich euch verschaffen will, sagt Gott. Vielleicht kann das Technikteam den Vers mal kurz heraussuchen. Ich glaube, es ist Jeremia 33, wenn ich mich nicht irre. Vers 9. Wie gesagt, ich habe das gerade vom Herrn bekommen. Ich habe den Vers nicht unserem Technikteam gegeben. Also Gott sagt, alle Völker werden erschrecken und erzittern. Erinnern Sie sich an die Frau, die an Blutungen litt. Und als sie den Saum vom Gewand von Jesus berührte, hörte die Blutung auf. Die Bibel berichtet, dass Jesus sich umwandte und fragte, wer hat mich berührt? Dann steht dort, dass sie zitternd vor ihm niederfiel und ihm alles erzählte. Wir halten die Formulierung erschrecken und erzittern eher für etwas Negatives. Dass man bei etwas ertappt worden ist und jetzt verurteilt wird. Wir denken, man erschrickt und erzittert, weil man vor etwas Angst hat, was einem bevorsteht. Aber im Hebräischen ist mit Erschrecken und Erzittern eine Ehrfurcht gemeint. Etwas ist so gut, dass es einen überwältigt. Der Frau war etwas Gutes widerfahren. Sie erzitterte, weil sie merkte, was mit ihr geschehen war. Und was war mit ihr geschehen? Sie war geheilt worden. Das heißt, wenn die Bibel sagt, dass alle Völker erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will, zitiere ich das richtig? Hier haben wir den Vers. Und Jerusalem soll mir zum Freudennamen, zum Lob und zum Schmuck dienen bei allen Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will. Ich höre den Herrn sagen, ich möchte euch segnen, aber nicht nur, damit ihr selbst gesegnet seid. Ich möchte, dass alle Völker der Erde euch anschauen, dass eure Arbeitskollegen euch anschauen, dass eure Verwandten euch anschauen und dass sie vor Ehrfurcht erzittern wegen all des Guten und all des Friedens, den ich euch verschaffen will. Ihr werdet zu Zeichen der Hoffnung, ihr werdet zu Trophäen der Gnade, ihr werdet zu Leuchttürmen der Weisheit und Orientierung für eine Welt, die verloren ist und von den Wellen hin und her geworfen wird, ohne Richtung. Es gibt keinen Anker in ihrem Leben. Keinen Anker für die Seele. Sie sind verloren. Menschen treiben vor sich hin. Die Welt ist verloren. Die Sache ist, die Welt ist so verloren, dass sie nicht mal weiß, wie verloren sie ist. Ich meine, es ist verrückt. Die moralische Laxheit. Die Dinge, die durchgehen. Es gab eine Zeit, in der es in Filmen bestimmte Grenzen gab, die nicht überschritten wurden. Kinder wurden in Filmen nicht umgebracht. Heute ist das anders. Früher gab es nicht so ohne weiteres Sexszenen. Auch in Schlafzimmerszenen waren die Schauspieler bedeckt. Heute ist alles erlaubt. Selbst Kinder werden getötet, fast in jedem zweiten Film, den man sieht. Es gibt keine Grenzen mehr, nichts. Alles im Namen des Geldes. Alles, was irgendeinen Reiz bietet, wird ausgebeutet. Ich will damit nicht sagen, dass Filme überhaupt keine reiferen Themen behandeln dürfen, aber alles hat seine Zeit. Es gibt Dinge, die immer falsch sind, Sünden. Und dann gibt es Dinge, die nur zu einer bestimmten Zeit falsch sind. Die Bibel spricht davon, dass es für alles eine Zeit gibt. Unsere Kinder sollten bestimmte Dinge nicht zu früh sehen. Amen. Einige Actionfilme tun unseren Kindern nicht gut, wenn sie noch zu jung sind. Amen. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Und alle Leute sagen Amen. In 1. Johannes 2 sagt die Bibel, ihr habt die Salbung, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist. Das begeistert mich. Und wisst alles. Das Wort in dieser Formulierung, wisst alles, ist oida. Oida bedeutet, etwas zu wissen, bevor der Verstand es versteht. Eine innere Wahrnehmung. Einige nennen das Intuition. Man weiß es innerlich. Man weiß es, bevor man es vom Kopf verstehen kann. Bevor der Kopf es begreifen kann. Bevor die Vernunft daraus schlau wird. Bevor man sich einen Reim darauf machen kann, weiß man es tief im Innern. Man hat eine innere Gewissheit. So wirkt der Heilige Geist in uns. Das ist das Öl, über das ich an diesem Abend sprechen möchte, oder an diesem Tag, wann immer Sie sich diese Predigt anschauen. Das Öl wird hier die Salbung genannt. In den Versen davor ist von Antichristen die Rede, die von uns ausgegangen sind. Released. Viele dieser Antichristen befinden sich in der Kirche. Sie sind in der Kirche. Aber Antichrist bedeutet nicht, dass sie etwas gegen Jesus sagen. Anti bedeutet nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Anti ist nicht immer gegen, sondern kann auch anstelle von bedeuten. Wer von Ihnen versteht das? Das ist auch in unserem Sprachgebrauch so. Das ist die Definition von Anti. Antichrist bedeutet also, dass andere Dinge die Stelle von Jesus eingenommen haben. Vielleicht hat der Pastor die Stelle von Jesus eingenommen. Lassen Sie das in dieser Gemeinde nie zu. Ich bin besorgt, wenn einige von Ihnen Dinge sagen wie, heute predigt Pastor Prince nicht. Jesus ist doch hier. Auf wen schauen Sie? Auf bloßes Fleisch? Einen bloßen Menschen? Mere man? Ja, Gott hat mir eine Gabe gegeben, aber Gott beschränkt seine Gaben nicht auf eine einzige Person in einer Gemeinde. Menschen stellen manchmal komische Fragen. Ihre Augen sind nicht auf den Herrn gerichtet. Sie sprechen unter Kollegen über mich, als wäre ich Jesus. Das bin ich nicht. Das dürfen Sie gerne wissen. Meine Frau weiß das. Mein Leitungsteam weiß das. Das bin ich nicht. Ich habe eine Berufung von Gott, eine besondere Berufung. Dafür danke ich Gott. Es ist etwas Besonderes, aber ich weiß, dass es eine Gabe ist, eine Charismagabe, eine Gnadengabe. Es ist nichts, was ich mir selbst zuschreiben kann, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich fühle mich dadurch gedemütigt. Manchmal fühle ich mich davon auch überwältigt. Ich spüre den Druck, wenn ich nicht die richtige Haltung habe. Aber es ist eine Gabe. Menschlich gesehen sind Sie und ich auf der gleichen Stufe. Also vor diesem Vers über die Salbung des Heiligen Geistes ist davon die Rede, dass Antichristen unter uns sind. Sie ersetzen Jesus durch etwas anderes. Das kann durchaus auch etwas an sich Gutes sein. Aber es ist nicht Jesus. Wir sollten Jesus durch nichts ersetzen, und wenn es noch so gut ist. Deshalb betont der Brief an die Hebräer so stark, dass Jesus besser ist als alles im Alten Testament. Aaron und Mose werden von Jesus übertroffen. Das levitische Priestertum wird vom Priester Jesus Christus übertroffen, verkörpert durch Melchisedek. Kapitel um Kapitel legt der Hebräerbrief dar, wie der alte Bund vom neuen Bund übertroffen wird. In jedem Kapitel wird verdeutlicht, Jesus ist besser als. Er ist besser als alles, was wir uns erträumen können. Besser als jeder andere auf der Erde. Besser als. Ich wollte jetzt eigentlich eine Popband nennen, aber ich glaube, das würden mir viele Mädchen übel nehmen, einschließlich meiner eigenen Tochter. Also beiße ich mir auf die Zunge. Jedenfalls ist er besser als jede Band, die man sich erträumen kann. Ich will keine Namen nennen. Niemand kann ihre Bedürfnisse so erfüllen wie Jesus. Wünschen Sie sich Trost, Sympathie, Freundschaft? Dann halten Sie sich an den, der mit den Schwestern weinte, als ihr Bruder starb. Die Schwestern wussten nicht, dass er kurz davor stand, den Bruder von den Toten aufzuerwecken. Und so weinte er erst einmal mit ihnen. Denn wo immer es Tränen und menschliches Leid gibt, da hat er Anteilnahme wie kein anderer. Er hat mehr als nur Sympathie mit uns. In der Bibel steht, dass er durch unsere Schwächen berührt werden kann. Selbst Empathie drückt es nicht angemessen aus. Er tritt in unsere Gefühle ein. Er fühlt, was wir fühlen. Und er weinte. Er weinte, weil die Frauen weinten. Amen. Wünschen Sie sich Freundschaft? Sie finden sie in ihm. Was wünschen Sie sich? Kraft oder Macht? Sie finden sie in ihm. Jesus war so mächtig, dass Dämonen ihn anflehten. Bitte schicke uns nicht dorthin, bitte nicht. Sie flehten ihn an. Das war nicht bloß ein einziger Dämon, sondern eine ganze Legion. Damals zählten zu einer Legion mehrere tausend Mann. Es waren also ganz viele Dämonen, die Jesus anflehten, sie nicht an den Ort der Qual zu schicken. Jesus war so fürsorglich, dass er seine Jünger fragte, wo können wir genug Brot für alle diese Menschen herbekommen? Damit stellte er sie auf die Probe und sie antworteten, nun, wir können sie wegschicken. Er sagte, nein, ich kann sie nicht wegschicken. Sie sind schon seit mehreren Tagen hier. Wenn ich sie wegschicke, fallen sie auf dem Heimweg noch um. Jesus kümmerte sich um kleine Details, trotz der großen Probleme, mit denen er zu tun hatte. Nachdem er die Tochter des Jairus von den Toten erweckt hatte und sich alle freuten, war Jesus der Einzige, dem auffiel, dass sie Hunger hatte. Er sagte, gebt ihr was zu essen. Es ist so schön. In keiner Situation ist er überfordert. Man kann sich bei ihm weder einschmeicheln noch ihn vor den Kopf stoßen. Dieser wunderbare Mensch Jesus ist durchweg liebenswert. Er ist unser bester Freund. Er kann dein bester Freund sein. Und gleichzeitig unser Herr. As much as your Lord. Wünschen Sie sich jemanden, mit dem Sie über Gesundheit, Heilung und den Glauben sprechen können? Er kümmerte sich um Menschen, wo immer er hinkam. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle. Er kann ihnen die Geheimnisse der Heilung aufschließen. Er kümmert sich um sie. Er liebt sie. Wünschen Sie sich jemanden, der Sie durchs Leben leiten kann? Er sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe hingibt. Ich suche nach Liebe. Ich will kein Geld, nur Liebe. Ich bin schon mein ganzes Leben auf der Suche nach Liebe. Mein Vater hat mich verlassen, als ich jung war. Oder meine Mutter starb, als ich jung war. Ich will bloß Liebe. Nun schauen Sie auf den, der seine Liebe bewies, indem er dort am Kreuz hing, blutdurchtränkt. Weshalb hing er dort? Wegen Ihnen. Er hätte nicht sterben müssen. Das ist Liebe, wie sonst keine Liebe. Keine andere Liebe, keine andere Liebe No other love. Keine andere Liebe wie deine Liebe. Your love. No other love. Keine andere Liebe. No other love. Wie deine Liebe. It's like your love. Hält der Teufel sie nachts wach, dann reden sie mit ihm. Nicht mit dem Teufel, mit Jesus. Auf den Teufel sollte man sich nicht einlassen, sonst redet er die ganze Nacht zu einem. Ehe man sich's versieht, landet man in einer Klinik. In einer psychiatrischen. Okay, so. Statt lange mit dem Teufel zu reden, schütten sie ihr Herz lieber Jesus aus. Im Neuen Testament steht, dass wir ganz freimütig in Gottes Gegenwart kommen können. Wir haben Freimütigkeit, zum Thron der Gnade zu treten. Das Wort Freimütigkeit ist im Griechischen buchstäblich Redefreiheit. Wir haben Redefreiheit vor Gott. Wir müssen keine blumigen Gebete sprechen. Wir müssen uns nicht gehoben biblisch ausdrücken. Wir haben Redefreiheit. Wir können ihm ganz unverblümt sagen, Herr, ich fühle mich heute mies. Herr, mir gefällt nicht, was die Person gerade getan hat. Herr, mir ist nicht danach zumute, meinem Mann zu vergeben. Ich weiß, ich sollte das, aber im Moment ist mir nicht danach zumute. Er ist der Einzige, dem Sie das sagen können. Dann werden Sie sein Mitgefühl spüren. Je freier wir sind, desto ehrlicher können wir zu ihm sein. Wir können mit Jesus durch den Tag gehen, auch zum Beispiel beim Einkaufen. Wir können beim Einkaufen die ganze Zeit still mit ihm reden. Wir können ihm unser Herz öffnen. Ihm unsere Sorgen erzählen. Wir müssen ihn gar nicht unbedingt bitten, etwas dagegen zu unternehmen. Wir können sie ihm einfach erzählen. Das ist Freundschaft. Das ist Redefreiheit. Dadurch kann sich der Supermarkt in das Allerheiligste verwandeln. Im Alten Testament durfte nur der hohe Priester ins Allerheiligste, sonst niemand. Und dann auch nur einmal im Jahr, mit sorgfältigen Vorkehrungen. Das war der alte und tote Weg. Wenn man bei den Vorkehrungen einen Fehler beging, konnte man umkommen. Doch jetzt haben wir einen neuen und lebendigen Weg. Eines Tages fragte der Herr mich, weißt du, warum es ein lebendiger Weg ist? Neu ist der Weg in dem Sinne, als wäre Jesus gerade erst geopfert worden. Aber was genau ist mit lebendig gemeint? Es bedeutet, dass wir selbst dadurch lebendig werden. Wenn wir krank zu Jesus kommen, werden wir lebendiger. Je mehr wir zu Jesus kommen, desto lebendiger werden wir, desto gesünder werden wir. Alles erwacht zum Leben. Selbst die toten Gehirnzellen, die jetzt gerade nicht verstehen können, was ich sage, erwachen wieder zum Leben. Haben Sie schon das Gefühl gehabt, dass Sie nach einem Gottesdienst gestärkt waren? Nicht nur körperlich, sondern geistig, geistlich und seelisch? Geben Sie ihm Lob und Ehre. Halleluja! Das ist der neue und lebendige Weg. Also in der Bibel steht, dass wir durch die Salbung alles wissen. Wie gesagt, das ist ein inneres Wissen. Es geht über unser Gehirn, über Argumentation, über logische Analyse einer Situation oder Person hinaus. Es ist ein inneres Wissen. Und im Vers davor steht, dass die Antichristen von uns ausgegangen sind. Aber sie waren nicht von uns, denn sonst wären sie bei uns geblieben. Das klärt die Frage, was ist mit Menschen, die die Gemeinde verlassen und nicht wieder die Kurve kriegen? Sind sie trotzdem noch gerettet? Ganz einfach, lesen Sie den Vers davor. Da steht, sie waren nicht von uns. Es gibt auch solche, die gerettet sind, eine Gemeinde verlassen und sich dann einer anderen anschließen. Wenn sie wirklich gerettet sind, schließen sie sich irgendwo wieder an. Aber wenn sie nicht zurückkommen, waren sie von Anfang an nicht gerettet. Aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Das steht in Vers 19. Und dann kommt der Vers, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Menschen, die nicht das Wahre sind, wollen Jesus verdrängen. Zum Beispiel werden wir in der Bibel angewiesen, dass wir die Kranken mit Öl salben sollen. Aber dann gibt es Prediger, die behaupten, ich habe eine besondere Gebetskraft. Sie müssen diese besonderen Salbölfläschchen von mir kaufen, weil ich über diese Flaschen gebetet habe. Sie bauschen ihre eigene Salbung auf. Es mag ja stimmen, dass sie gesalbt sind. Viele von ihnen sind von Gott zum Predigen berufen und einige haben den fünffältigen Dienst und sie mögen eine besondere Salbung von Gott haben. Das mag alles stimmen. Aber dann zu behaupten, ich bin der Einzige, durch den andere das Abendmahl bekommen können. Ich bin der Einzige, der für das Öl beten kann, damit es gesalbt ist. Das ist Ich wollte hier eigentlich einen Kraftausdruck benutzen, aber der Herr hält mich zurück. Die Salbung im Inneren hält mich zurück. Ich wollte ein anderes Wort für Kot benutzen. Aber Gott hielt meine Zunge im Zaum. Ich wollte einen Kraftausdruck benutzen. Jedenfalls sind solche Behauptungen purer Unsinn. Es ist einfach nicht wahr. Es ist eine Defäkation, sich als den einzigen Gesalbten aufzuspielen und sich derart über andere Menschen zu stellen. Da muss man aufpassen. Deshalb, als wir den besonderen Gottesdienst hatten, an dem wir für ihr Salböl beteten, da haben wir betont, dass jede beliebige Flasche dafür geeignet ist. Jedes Öl ist geeignet. Ich persönlich ziehe zwar Olivenöl vor, aber es geht auch genauso gut anderes Öl. Haaröl geht auch, wenn man sonst kein Öl hat. Absolut kein Problem. Amen, no problem. Wissen Sie noch, wie wir in The Rock beim Einkaufszentrum eine Veranstaltung hatten? Und einem Laden dort ging das Olivenöl aus. Die begriffen nicht, warum es plötzlich so eine große Nachfrage für Olivenöl gab. Wie wäre es damit, das nochmal zu wiederholen? Mit allen Geschäften hier in der Gegend. Aber warum dann überhaupt Öl benutzen? Nun, die Salbung leitet uns. Die Salbung ist so erstaunlich. Wenn man die Salbung spürt, ist es so ähnlich, wie wenn man mit Öl eingerieben wird. Bei Massagen, Physiotherapie und dergleichen wird man auch mit Öl eingerieben. Und man kann eine Wärme spüren. Durch das Öl spürt man eine Wärme. Ähnlich können Sie oft eine Wärme im Herzen spüren, wenn Sie mich predigen hören. Das ist die Salbung, sie ist spürbar. Wir sollten zwar nicht immer auf Gefühle aus sein, aber Gott gibt uns schon Gefühle. Es ist spürbar. Und die Salbung lehrt uns alles. Viele von Ihnen verstehen die Gnade, aber nicht wegen Pastor Prince. Okay, ich drücke es nochmal anders aus. Vom Verstand her verstehen Sie es, weil Pastor Prince es gelehrt hat. Aber lange bevor Sie es mich erläutern hören, wissen Sie es eigentlich schon. Wenn Sie eine Irrlehre hören, spüren Sie durch den Heiligen Geist im Inneren eine Abwesenheit des Friedens. Sie wissen, dass mit der Lehre irgendetwas nicht stimmt. Als Sie dann eine Predigt von mir gehört oder ein Buch von mir gelesen haben, hat Ihr Inneres gesagt, genau, stimmt. Dieses Stimmt-Gefühl habe nicht ich Ihnen gegeben. Das ist die Salbung in Ihrem Inneren. So können Sie falsche Bibellehrer von echten Bibellehrern unterscheiden. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Menschen können Argumente vorbringen. Pastor Prince ist ein Irrlehrer. Die Gnadenlehre ist eine Irrlehre. Sie können etwas vom Verstand her angreifen. Die sozialen Medien sind voll von Verstandesmenschen, die sich gegenseitig angreifen. Doch bei solchen Menschen ist es sinnlos, sich mit Logik verteidigen zu wollen. Denn für jede logische Antwort, die man hat, haben sie 10.000 weitere logische Fragen. Deshalb erleben sie die wunderwirkende Kraft von Jesus nicht. Sie leben nicht im Bereich des Übernatürlichen. Sie erleben keine Wunder, weil sie sich von ihrem Gehirn einschränken lassen. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, warum passierten bei ihm so viele Wunder? Zunächst einmal, obwohl er Gott ist, benutzte er sozusagen nicht seine Gottheit, als er ein Mensch war. Er war ganz und gar Mensch, zu 100%. Nur hatte er keine Sünde in seiner Natur.